Es war einmal vor langer Zeit. Düstres, fernes Leben, verdammt von finsteren Mächten, meine Seele herzugeben. Willenloser Körper, seelenlose Hülle, konnte nicht entrinnen des Grauens ganzer Fülle. Doch ein Licht kam vom Himmel, eine Stimme sprach zu mir: Kein Grauen kann dich bezwingen. Findest du den Sinn in dir? Die Dunkelheit geflutet mit meines Herzens Licht, begriff ich freudig strahlend. Das Finden.